بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت يا ربي سهلا. اللهم يسر وأعن يا كريم. Wir machen inshallah weiter mit dem 73. Fajr-Unterricht von das Buch Jami' al-Ulum al-Hikam von Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah. Und wir sind beim 18. Hadith an Abi Dhurr wa Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu أو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح. Also von Abu Dharr und Mu'adh ibn Jabal رضي الله عنهما, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Fürchte Allah, wo immer du bist, und folge der Sünder eine gute Tat, um sie zu löschen. Oder sie löscht sie. Und verkehre mit den Menschen mit schönen Benehmen. Überliefert bei Tirmidhi, und er sagte Hadith und Hasan, und in manchen Versionen Hasan und Sahih. Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah sagt weiter: Und unter der vollkommenen oder vollständigen Taqwa fällt das Tun der Pflichten und Unterlassen der Verbote und Shubuhat. Okay, das Zweifelhafte, das haben wir ja schon mal erklärt. Und vielleicht fällt auch darunter danach das Tun der empfohlenen Sachen und Unterlassen des Makruh, des Verabscheuten. Und dies ist die höchste Stufe von Taqwa. Allah Ta'ala sagt: Alif Lam Mim, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله عز وجل sagt: Alif Lam Mim. Dieses Buch, an dem es keinen Zweifel gibt, ist eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen, den Muttaqin, die an das Verborgene glauben, das Gebet verrichten und von dem, womit wir sie versorgt haben, ausgeben. Und die an das glauben, was zu dir herabgesandet worden ist, was vor dir herabgesandet wurde, und vom Jenseits überzeugt sind. Jene verfahren nach einer Rechtleitung von ihrem Herrn. Das sind auf einer Rechtleitung von ihrem Herrn. Und das sind diejenigen, denen es wohl ergeht. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch: وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالِ وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-Baqarah: Nicht darin besteht die Güte oder die Frömmigkeit, dass ihr eure Gesichter gegen Osten oder Westen wendet. Güte oder Frömmigkeit ist vielmehr, dass man an Allah, den jüngsten Tag, die Engel, die Bücher und die Propheten glaubt und vom Besitz, obwohl man ihn liebt, der Verwandtschaft, den Weisen, den Armen, dem Sohn des Weges, den Bettlern und für Lustkauf und für den Loskauf von Sklaven hergibt. Das Gebet verrichtet und die Abgabe entrichtet. Ja, die Zakat entrichtet. Und diejenigen, die ihre Verpflichtungen anhalten, Versprechen anhalten, wenn sie eine eingegangen sind. Und diejenigen, die standhaft bleiben in Not, Leid und Kriegszeiten. Okay, oder in schweren Zeiten. Das sind diejenigen, die wahrhaftig sind. Ja? Und das sind die Gottesfürchtigen, die Muttaqun. Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu sagte, es wird am jüngsten Tag gerufen, wo sind die Muttaqun, wo sind die Gottesfürchtigen? So stehen sie auf im Schutz von Ar-Rahman. Oder yani, vor dem Rahman. Zwischen ihnen und ihm ist kein Hijab, yani, keine Verhüllung oder kein nichts, was zwischen ihnen und sie, ihm und ihnen ist. So, sie sagen dann zu ihm, wer sind die Muttaqun? Wer sind die Gottesfürchtigen? Er sagt, Qawmun ittaqaw shirka wa ibadatil awthan wa akhlasu lillahi bil ibadah. Jetzt kommt es. Wer sind die Muttaqun? Die Leute, die den Schirk und die Anbetung der Götzen meiden, fürchteten, sich davon ferngehalten haben und die Ibadah nur für Allah subhanahu wa ta'ala gebührt haben. Und das ist eine wichtige Bedeutung, liebe Geschwister, weil viele Leute denken, die Gottesfurcht besteht darin, nur, dass man gute Taten tut, wie Gebet und Salat. Davor ist schon der Tawhid. Der Tawhid ist die erste Stufe der Taqwa. Ja, so wie Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu sagte. Und Ibn Abbas radiallahu anhu sagte, die Muttaqun, die Gottesfürchtigen, sind diejenigen, die vor Allah sich in Acht oder vor Allah Strafe sich in Acht nehmen, beim Unterlassen von dem, was sie kennen von der Rechtleitung. Das heißt, sie nehmen sich in Acht, dass sie etwas von Allahs Rechtleitung unterlassen, weil sie sich ja in Acht nehmen vor seiner Strafe. Und sie hoffen an seine Rahma, an seine Barmherzigkeit im Bestätigen von dem, was er brachte, was er ihnen gab. Okay? Und wir sagten ja, und wer mehr darüber wissen will, der sollte inshallah den Text Al-Ibadah, den wir veröffentlicht haben, auf die Seite milletuibrahim.com, wo wir den Text Al-Ibadah von Sheikh Muhammad al-Maqdisi, möge Allah Azzajal seine Gefangenschaft befreien, veröffentlicht haben. Darin erklärt der Sheikh die Aqidah von Ahlus Sunnati wal Jama'ah, dass die Ibadah durch drei Arten geht oder durch drei Grundsätze geht. Okay? Al-Khawf wal-Raja. Al-Khawf. Also, die Eigenschaften der Ibadah sind durch Al-Khawf wal-Raja wal-Hub. Die Liebe, die Furcht und die Hoffnung. Al-Hub ist die Liebe, Al-Khawf ist die Furcht und die Hoffnung ist die Ar-Raja. So, das ist die Aqidah von Ahl Sunnati, von Ahl Sunnati und Jama'a. Und Al-Hasan sagte, Al-Muttaqun sind diejenigen, die das fürchteten oder meideten oder sich schützten vor dem, was Allah über sie verboten hatte oder verboten hat. Und die und das, was er über sie verpflichtet hat, erfüllt haben oder umgesetzt haben oder gemacht haben. Und Umar ibn Abdulaziz sagte, die Taqwa zu Allah, also die Gottesfurcht, ist nicht durch das Fasten des Tages und Qiyam al-Layl, das Beten nachts, und das Vermischen zwischen dem und dem, zwischen beiden. Vielmehr ist die Gottesfurcht das Unterlassen von dem, was Allah verboten hat. Und das zu machen, was Allah verpflichtet hat. So, wer danach Gutes gegeben wird, so ist das Gutes zum Guten. Yani, wenn Allah nachher Gutes gewährt und Rizq gibt, so ist das Gute zu Guten. Ja? Und Talq ibn Hubayb oder ibn Habib sagte, At-Taqwa ist, dass du nach der Gehorsamkeit Allahs handelst, nach einem Licht von Allah oder auf einem Licht von Allah. Hoffst auf Allahs Belohnung, hoffend auf Allahs Belohnung. Und dass du Allahs, die Sünde gegenüber Allah, unterlässt auf einem Licht von Allah, fürchtend die Strafe Allahs. Und Abu Darda, radiallahu anhu, sagte, die Vollkommenheit der Taqwa ist, dass der Diener Allah fürchtet, bis er ihn fürchtet vor einem Senfkorn. Yani vom etwas Ähnliches wie ein Senfkorn. Und bis er manches von dem, was er als Halal lässt, was er als Halal sieht, lässt, fürchten, dass es Haram ist. Aus Furcht, dass es Haram ist. Welches dann als Hülle zwischen ihm oder als Schutz zwischen ihm und dem Haram ist. Denn Allah hat seinen Dienern, die zu ihm kommen, erklärt und sagte, wer, oder die zu ihm zurückkehren, hat ihnen erklärt und sagte, wer wie ein Senfkorn Gutes sieht, der wird das sehen. Und wer im Vergleich wie ein Senfkorn Schlechtes sieht, der wird es sehen. Surat al-Zalzala 7 und 8. Und so, verachte nichts von dem Gutes, das du tust. Und nichts von dem Schlechten, dass du es meidest. Okay? Noch einmal. Yani, verachte nie was Gutes, auch wenn es klein ist. Mach es. Ja? Denn auch wenn du in der Größe von einem Senfkorn Gutes machst, wirst du es bei Allah sehen. Und verachte niemals was Schlechtes. Denk nie, das ist eine kleine Sünde, das ist egal, weil genau diese Sünde kann dich in Jahannam bringen. Und Al-Hasan sagte, die Taqwa hat nicht aufgehört bei den Muttaqin, bis sie vieles von den Halal unterlassen haben, aus Furcht, dass sie in Haram fallen. So nannte sie Allah Muttaqin. Und es ist, wir haben bereits den Hadith gehabt, der Diener wird nicht von dem Muttaqin sein, dass er von dem Muttaqin ist, wird das nicht erreichen, bis er vieles, worin kein Problem ist, unterlässt, aus Furcht oder aus Vorsicht von dem, worin es ein Problem ist. Wir haben auch den Hadith gehabt, wer das Zweifelhafte meidet, der spricht seinen Dien und seine Ehre frei. Oder schützt seinen Dien und seine Ehre damit. Und Maimun ibn Mahran sagte, der Muttaqi, der Gottesfürchtige, ist am meisten abrechnet mit sich selber als der Partner, der sehr geizig ist mit seinem Partner. Yani, stell dir vor jetzt, du hast einen Partner in einer Firma, ihr macht gerade ein Geschäft miteinander. Ja? Wie sehr wird dein Partner mit dir abrechnen? Wer hat ja sein Geld mit dir gegeben? Ja? Und er hat Angst, dass du irgendwas machst, dass dann sein Geld verliert. Wie sehr rechnet er mit dir ab? Der Muttaqi rechnet mehr mit sich ab als dieser. Und Ibn Mas'ud radiallahu anhu sagte über die Aussage des Erhabenen: Ittaqullaha haqqa tuqatih, fürchtet Allah am besten. Ja? Surat Al-Imran 102. Er sagt, dass ihm gehorcht wird, somit dass gegenüber ihm nicht gesündigt wird und dass er gedacht wird und nicht vergessen wird und dass er gelobt wird oder gedankt wird und so nicht geleugnet wird. Ja, nicht. Yakfur hier ist mit der Bedeutung, mit der Undankbarkeit. Ja. Okay, dass ihm gedankt wird und nicht, dass man nicht undankbar ist zu ihm. Subhanahu wa ta'ala. Und Al-Hakim überlieferte dies Marfu' und Al-Mawquf ist besser, ist richtiger. Yani Al-Hakim, wir haben gesagt, Al-Marfu' ist die Tat oder die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ja? Aber Al-Hakim hat es als Marfu' überliefert, aber dass es Mawquf ist, yani dass es die Aussage von Ibn Mas'ud ist, ist richtiger. Und die Dankbarkeit zu Allah darunter fällt, darunter fallen das Handeln mit allen Gehorsamkeiten oder das Tun aller Gehorsamkeiten. Und die Bedeutung davon, dass er gedacht wird und nicht vergessen wird, dass der Diener Allah mit seinem Herzen oder dass der Diener sich an Allahs Befehle in seinem Herzen erinnert, in seinen Bewegungen und wenn er still ist und seinen Worten und so setzt er sie um und haltet sie ein. Und er gedenkt und dacht und erinnert sich. Und denkt und erinnert sich und gedenkt an seine Verbote bei all dem und meidet sie. Und somit meidet er sie. Und meistens überwiegt die Verwendung von At-Taqwa bei der Meidung der Verbote. Ja, meistens wird At-Taqwa verwendet für was? Für Meidung der Verbote, Gottesfurcht. Gottes Wort wird meistens verwendet für was? Für die Meidung der Verbote. So findest du meistens auch unter die Brüder, wenn jemand was Haram macht oder Haram sagt oder Schlechtes macht, sagt man was? Ittaqillah. Fürchte Allah. Ja? Wie Abu Huraira radiallahu anhu sagte, als er über Taqwa gefragt wurde, er sagte, hast du jemals einen Weg beschreitet, in denen es Stacheln sind? Er sagte, ja. Er sagt, was hast du gemacht? Er sagte, wenn ich die Stacheln sah, bin ich davon abgewichen oder übersprungen oder davon zurückgeschreckt. Okay, davon stehen geblieben, Jan. Er sagt, genauso ist die Taqwa. Eine sehr schöne Erklärung für Taqwa. Und diese Bedeutung sagt er Ibn al-Mu'taz, er sagt er dichtend in einem Gedicht, خَلِّ الذُّنُوبَ صَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا فَهُوَ التُّقَى وَاصْنَعْ كَمَاشَ فَوْقَ أَرٍ فَوْقَ أَرْضِ الشَّوْكِ يَحْذَرْ مَنْ يَرَى لَا تَحْقِرَنَّ صَغِيرَةً إِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحَصَى. Er sagt, unterlasse die Sünden, die kleinen davon und die großen, denn dies ist die Tuqa, die Taqwa, yani. Ja? Und mache wie einer, der geht vor auf den Boden des Stacheln. Er ist vorsichtig von dem, was er sieht. Verachte niemals etwas Kleines, denn die Berge bestehen aus kleinen Steinen. Ja. Okay? Ein Berg besteht im Endeffekt aus ganz kleinen Steinen, die aufeinander gesammelt werden. Und der Grundsatz oder Ursprung der Taqwa ist, dass man oder Fundament der Taqwa ist, dass der Diener weiß, was er beachten muss und sich in Acht davon nehmen muss und dann nimmt er sich davon in Acht. Aun ibn Abdullah sagte, die Vollkommenheit der Taqwa ist, dass du nach dem Wissen strebst, von dem, was davon unbekannt ist, zu dem, was davon bekannt ist. Okay? Dass du nach dem Wissen strebst, was davon nicht bekannt ist, zu dem, was davon bekannt ist. Und Ma'ruf al-Karhi sagte oder überlieferte von Bakr ibn Khanis oder Khunais, er sagte, wie kann jemand Muttaqi sein, in Acht nehmen, gottesfürchtig sein, der nicht weiß, was er fürchten soll? Ja? Wenn jemand, wie kann jemand sich fürchten vor etwas, wo er weiß, wo er nicht einmal weiß, wovor er sich fürchten soll? Dann sagte er zu Ma'ruf, wenn du nicht gut dich in Acht nehmen wirst, wenn du nicht dich gut in Acht nehmen kannst, wirst du Zinsribe essen. Ja, nicht vom Zinsen essen, weil du weißt ja nicht, was das ist. Ja? Und wenn du nicht gut dich in Acht nehmen kannst, Taqwa haben kannst, dann wirst du eine Frau treffen, auftreffen, ja, nicht, und du wirst deinen Blick nicht senken. Und wenn du nicht gut dich in Acht nehmen willst, kannst, dann wirst du dein Schwert auf deine Schulter stellen. Yani, achten, du wirst damit schlagen, wem du willst. Ja. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu Muhammad ibn Maslama, radiallahu anhu, und möge Allah azza wa jalla uns tausende Muhammad ibn Maslama bringen, genauso wie er handeln. Er sagt, wenn du meine Umma siehst, die uneinig wurde, dass sie uneinig wurde, dann nehme deinen Schwert und schlage damit jemand. Dann sagte er zu Ma'ruf, und diese Sitzung von mir, vielleicht ist das von dem, was man, wovon man sich in Acht nehmen soll. Und dann sagte er, und euer Kommen mit mir zum Masjid, vom Masjid bis hierher, hätten wir uns davor in Acht nehmen sollen. Ist nicht im Hadith gekommen, es ist eine Fitne für den jemand, der folgt, die Fitna des jemanden, der folgt, ist für den eine Erniedrigung für denjenigen, für den jemanden, der gefolgt wird, ist eine Erniedrigung für denjenigen, der folgt. Das heißt, das Gehen der Menschen hinter den einen, ja, nee, dass die Menschen hinter einem gehen, es ist eine Fitna für denjenigen, hinter dem gegangen wird, ja, und eine Erniedrigung für die, die hinter ihm gehen. Und im Allgemeinen ist die Taqwa Allahs Wasiyya, das, was Allah nahegelegt hat für all seine Geschöpfe. Und das, was Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahegelegt hat für seine Umma. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatte, wenn er einen Amir auf eine Kompanie oder eine Armee geschickt hatte, dann legte ihm nahe, bei sich selber Allah zu fürchten. Und bei die mit ihm sind, von den Muslimen, dass er gut mit ihnen ist. Und als Rasulullah sallallahu alaihi wasallam im Abschiedshajj am Tag der Schlachtung die Khutba gehalten hat, hat er den Menschen nahegelegt, Allah zu fürchten und zu hören und zu gehorchen für ihre Imame. Und als er den Menschen predigte, sagten sie zu ihm, es scheint so, als wäre es eine Predigt von jemand, der Abschied nimmt. Ja, so gebe uns ein Testament, lege uns was nahe. Er sagt, Usiikum bitaqwallahi wassamai wa ta'a. Okay, ich lege euch nahe, Allah zu fürchten und zu hören und zu gehorchen. Und den Hadith von Abu Dharr, der lange Hadith, welches Ibn Hibban und andere überlieferten, ist, ich sagte, ja Rasulullah, lege mir was nahe. Er sagte, ich lege dir nahe, Allah zu fürchten, denn das ist der Kopf der Sache aller Sachen. Okay? Der Sache allesamt. Und der Imam Ahmed überlieferte vom Hadith von Abi Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, er sagte, ich sagte, ja Rasulullah, lege mir was nahe. Er sagte, ich lege dir nahe, Allah zu fürchten, denn es ist der Kopf aller Sache. Aller Sachen. Und alayka bil Jihad. Und halte fest an den Jihad. Denn es ist Rahbaniyatul Islam. Rahbaniya, yani, so wie Mönchenschaft, yani, dass man, der, wie die Mönche damals vor dem Islam, sich yani, Ibadah gemacht haben und so weiter. In unserem Islam, im Islam ist das der Jihad. Okay? Und andere überlieferten es mit einem anderen Wortlaut. Er sagte, halte fest an Allahs Gott, an Taqwallah, an Gottes Wort. Denn es ist, dass es vereint alles Gute. Ja. Und in der Tirmidhi von Yazid ibn Salama, dass er den Propheten sallallahu alaihi wasallam fragte und sagte, ja Rasulullah, ich habe von dir viel Hadith gehört. So fürchte ich, dass das mich, das erste und das letzte davon vergessen ist. So, erzähle mir etwas, was all dem vereint. Er sagt, fürchte Allah bei dem, was du weißt. Und die Salaf, Salaf al-Salih, haben sich immer nicht aufgehört, dies nahezulegen. Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu hatte in seiner Khutbah gesagt immer, amma ba'd, fa inni usikum bi taqwa Allah. وأن تثنوا عليه بما هو أهله. Ja? Ich lege euch nahe, Allah zu fürchten und dass ihr ihm so lobt, wie es ihm gebührt, subhanahu wa ta'ala. Und dass ihr die Furcht mit der Hoffnung vermischt. Okay? Und seid gütig und geizig. Okay? Denn Allah Azza wa Jal hat Zakaria und seine yani gütig bei Sachen und geizig bei Sachen. Denn Allah hat Zakaria und die Leute seines Hauses gelobt damit, indem er sagte, وَكَانُوا يُسَارِعُونَ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Also, sie eilten sich in den Guten und liefen uns aus Hoffnung und Furcht und sie waren zu uns demütig. Surat al-Anbiya, Vers Nummer 90. Und als er, Abu Bakr, im Sterben lag und er zu Umar, die Khilafa nachher weitergab, hat er ihm gerufen und hat ihm ein Testament nahegelegt und sagte, und das erste, was er sagte, fürchte Allah, ja Umar. Und als Umar zu seinem und Umar schrieb eines Tages zu seinem Sohn Abdullah und sagte, amma ba'd, ich lege dir nahe, Allah zu fürchten, denn wer ihm fürchtet, den schützt er. Und wer ihn yani, etwas yani, gibt, wer für Allah Azza wa Jalla was gibt, yani ausgibt, den den belohnt er. Und wer ihn dankt, den mehrt er. Ja, das, was er ihm gegeben hat. Und lass die Taqwa vor deinen Augen und in deinem Herzen. Und Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu hat einen Mann als Amir über eine Saria, über eine Kompanie gestellt, in einer Armee, yani, und sagte, ich lege dir nahe, Allah zu fürchten, den du unbedingt treffen wirst. Und du hast keine Ende, du kannst nicht von ihm abweichen, du kannst ihm nicht entkommen. Und er besitzt die Dunya und Akhira. Und Umar ibn Abdulaziz, rahimahullah, schrieb zu einem Mann, ich lege dir nahe, Allah zu fürchten, der nichts anderes annimmt, und der nur zu deren Leuten, yani der Leute der Taqwa, barmherzig ist und der nur belohnt dafür, der nur dafür belohnt, denn die Prediger, die Amana, damit sind viele und die Leute, die danach handeln, sind wenige. Möge Allah uns und dich von den Muttaqin sein. Und als er Khalifa wurde, hat er eine Khutbah gemacht, so hat er Allah gelobt und sagte, ich lege euch nahe, Allah zu fürchten, denn Allahs Furcht ist vor alles andere und nichts ist vor Allahs Furcht, die Furcht zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und ein Mann sagte zu Yunus ibn Ubayd, lege mir was nahe. Er sagte, ich lege dir nahe, Allah zu fürchten und gütig zu sein. Denn Allah ist mit denjenigen, die fürchten, die ihn fürchten, yani, und die gütig sind. Und er sagte zu einem Mann, der auf Hajj gehen wollte, oder zu Hajj gehen wollte, oder ein Mann sagte zu ihm, der zu Hajj gehen wollte, lege mir was nahe. Er sagte zu ihm, fürchte Allah, denn wer Allah fürchtet, der ist nicht einsam. Und es wurde zu einem Mann von den Tabi'in, als er im Sterben lag, gesagt, lege uns was nahe. So hat er ihnen gesagt, ich lege euch nahe das Ende von Surat al-Nahl. Inna Allah ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Allah ist mit denjenigen, die fürchtig, gottesfürchtig sind und diejenigen, die gütig sind. Surat al-Nahl 128. Und ein Mann von den Salaf schrieb zu einem Bruder von ihm und sagte, ich lege dir nahe, Allah zu fürchten, denn das ist das Schönste, was du verheimlichst. Und das ist das Gütigste, was du verheimlichst. Und das Schönste, was du äußerst und zeigst. Und das Beste, was du aufhebst. Möge Allah uns und dich dazu verhelfen. Und möge Allah uns und dir die Belohnung dafür verpflichten oder schreiben. Und ein Mann von den Salaf schrieb auch zu einem Bruder von ihm und sagte, ich lege dir und mir oder uns nahe die Taqwa. Denn es ist der beste Proviant für die Akhira und das Erste, yani Dunya. Und mache es, yani die Taqwa, zu allem Guten deinem Weg. Yani mache die Taqwa zu deinem Weg, zu allem Guten. Und vor allem Schlechten deine Flucht. Okay? Denn Allah Azzawajal hat für die Leute der Taqwa yani, sich verpflichtet, dass sie errettet werden vor dem, was sie fürchten. Und dass er ihnen das gibt, yani, ihnen gibt von der Stelle, wo sie sich niemals denken. Und Schauber sagte, ich wollte ausrücken oder gehen, yani reisen. So sagte ich zu Al-Hakam, willst du etwas? Er sagt, ich lege dir nahe, was der Prophet nahegelegt, Mu'adh ibn Jabal nahegelegt hat. Fürchte Allah, wo immer du bist, und folge der Sünde einer guten Tat, sie löscht sie, und verkehre mit den Menschen mit den schönen Benehmen. Und es ist bestätigt vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er in seinem Dua sagte oder gesagt hatte, Allahumma inni as'aluka al-huda wa-t-tuqa wa-l-iffata wa-l-ghina. Oh Allah, ich bitte dich um Rechtleitung, Gottesfurcht, Scham oder Keuschheit und Reichtum. Oder Genügenheit, ja. Und Abu Dharr sagte, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat diesen Vers gelesen, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Und wer Allah fürchtet, den gibt er einen Ausweg, so der Talaq, Vers Nummer 2. Dann sagt er, ja, Abu Dharr, wenn alle Menschen danach dies nehmen würden, diesen Vers nehmen würden, dann würde es ihnen genügen. Zu seiner Aussage, sallallahu alaihi wasallam, fürchte Allah, wo immer du bist, damit ist gemeint, im Geheimen und im offen, yani wenn du im Geheimen bist und wenn du mit den Menschen bist, offenkundig bist, wo die Menschen dich sehen und wo die Menschen dich nicht sehen. Und wir haben bereits erwähnt von dem Hadith von Abu Dharr, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm gesagt hat, ich lege dir nahe, Allah zu fürchten, in das Geheime deiner Sache und das Offensichtliche davon. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte gesagt in seinem Dua, oder pflichtet zu sagen in seinem Dua, ich bitte dich, im Verborgenen zu fürchten und Ash-Shahada. Okay, und beim Bezeugen, ja. Und Allah zu fürchten im Verborgenen und beim Bezeugen ist von dem, was er rettet. Und wir haben bereits gehabt den Hadith von Abi Tufail von Mu'ad, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, schäme dich vor Allah wie ein Mann, der würdevoll ist, sich vor deiner Familie fürchtet, schämt. Und dies ist der Grund, dass Allahs Furcht im Geheimen verpflichtet. Denn wer weiß, dass Allah ihn fürcht, Allah ihn sieht, wo immer er ist, und dass er sein Inneres und Äußeres sieht und sein Geheimen und Offensichtlichen sieht und kennt, der wird dies sich immer darin, wenn er alleine ist, daran erinnern. Dies verpflichtet dann oder erfordert dann für ihn, dass er die Sünden im Geheimen unterlässt. Und zu dieser Bedeutung ist der Hinweis im Koran durch die Aussage des Erhabenen: وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. Und fürchtet Allah, von dem ihr gefragt werdet, und fürchtet auch was? Die Verwandtschaften. Yani achtet daran. Denn Allah sieht euch. Okay? Allah sieht euch, oder? Yani beobachtet euch. Surah An-Nisa, Vers Nummer 1. Und einer der Salaf sagte zu seinen Gefährten, möge Allah Azza wa Jal uns und euch vor den Haram enthalten lassen. Uns enthalten lassen. Wie die Enthaltsamkeit von dem, der dafür imstande ist, im Geheimen. Und wusste er, dass Allah ihn sieht, so hat er es gelassen, wegen der Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Oder wie er sagte. Und der Schäfer sagte, die wertvollsten Sachen sind drei. Dass man gütig ist, obwohl man wenig hat, gütig zu den Menschen ist, obwohl man wenig hat, und dass man fromm ist, wenn man alleine ist, in der Khalwa, und das Wort der Wahrheit bei dem die Menschen hoffen oder ihn fürchten. Ja? Yani, das Wort der Wahrheit bei dem man hofft auf seine Belohnung oder seine Strafe fürchtet, dass man die Wahrheit trotzdem sagt. Entweder bekommt man keine Belohnung oder man wird bestraft. Und das sind die wertvollsten Sachen. Und Ibn Samaqid al-Wa'ib, der Prediger, schrieb zu einem Bruder von ihm, Amma Ba'd, ich lege dir nahe, Allah zu fürchten. In deinem Geheimen mit dir ist, ja, und dich beobachtet in deinen offensichtlichen Zustand. Ja. So, lass Allah immer vor, yani, der Gedanke immer an Allah in jedem Zustand, im Nacht und Tag von dir. Und fürchte Allah nach dem Maß, wie nahe er von dir ist und wie er die Macht über dich hat, nach diesem Maß. Und wisse, dass du vor seinen Augen bist. Du gehst nicht von seinem Reichtum weg zu einem Reichtum von jemand anderem. Du kannst nicht Allah entkommen, Jan. Und nicht von einem Königreich von ihm zu einem anderen Königreich. So sollst du dich vor ihm in Acht nehmen. Okay? So sollst du dich viel von ihm in Acht nehmen und fürchten. Und ihn fürchten. Wassalam. Und Abu'l-Jalad sagte, und Abu'l-Jalad, Allah Azza wa Jal offenbarte zu einem Propheten von seinem Propheten, spreche oder sage zu deinem Volk, was ist mit euch, dass ihr euch bedeckt und versteckt mit den Sünden vor meinen Geschöpfen und sie mir zeigt und sie mir offenkundigt. Yani, du versteckst dich mit der Sünde vor den Menschen, während du sie vor Allah machst. Wenn ihr seht, dass ich euch nicht sehe, dann seid ihr Mushrikun an mir. Und wenn ihr seht, dass ich euch sehe, dann habt ihr mich zum Leichtesten, der zu euch schaut. Ja? Du achtest mehr an die Menschen als an Allah subhanahu wa ta'ala. Und Wahib ibn al-Ward hatte gesagt, fürchte Allah nach dem Maß seiner Macht über dich und schäme dich vor ihm nach dem Maß seiner Nähe zu dir. Und ein Mann sagte zu mir, ermahne mich. Er sagte, fürchte Allah, dass er der Leichteste ist, der zu dir schaut. Dass er der Leichteste ist, der zu dir schaut. Fürchte das, Jan. Jan, achte, dass du am wenigsten an Allah achtest, Jan. Wenn du eine Sünde begehst, Entschuldige, und ein anderer von den Salaf sagte, oder hat er sie gesagt, wirst du etwa mit jemandem, ja nicht zu Allah, barmherzig sein, dessen Augen niemals zufrieden waren mit der Sünde gegenüber dir, bis er wusste, dass kein Auge ihn sieht außer dir? Und andere von ihnen, oder ein anderer von den Salaf sagte, Ibn Adam, wenn du eine Sünde begehst, wo kein Auge zu dir sieht, dann bist du alleine mit Allah Azza wa Jal in der Sünde gegenüber ihm, subhanahu wa ta'ala. Und du hast dich nicht vor ihm geschämt, wie du dich vor manche seiner Geschöpfe geschämt hast. Du bist nur einer von zwei. Einer von zwei. La ilaha illallah. Wenn du gedacht hast, dass er dich nicht sieht, dann bist du Kafir geworden. Und wenn du weißt, dass er dich sieht und dies hat dich nicht davor gehindert, was dich vor die Schwächsten seiner Geschöpfe gehindert hat und aufgehalten hat, hat dich nicht vor ihm aufgehalten und gehindert, dann hast du dich gegen ihn getraut. Und einer von denen ging in einen Garten rein, das viele Bäume hat, und sagte, wenn ich hier alleine bin mit einer Sünde, wenn ich hier alleine eine Sünde begehe, wer würde mich sehen? So hat er jemanden, einen Rufer gehört, dessen Ruf den ganzen Garten zu hören war, sagt, Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir, kennt er nicht den Koran-Vers, kennt er nicht diejenigen, oder kennt nicht derjenige, der erschaffen hat, wo er der Gütige, der Kenner ist, oder der Sanftmütige, der Kenner ist, Surat al-Mulk, Vers Nummer 14. Und einer von ihnen, oder einer, hat versucht, eine Wüstenaraberin mit ihr Sinne zu machen, und sagt er, wer würde uns sehen, außer die Sterne? Sie sagte, wo laufen sie? Wo laufen die? Yani im Himmel, denke mal darüber nach. Und Muhammad ibn Munkadar, oder Munkadar, sah einen Mann, der mit einer Frau stand und mit ihr sprach. So sagte er, Allah sieht euch. Möge Allah uns und euch bedecken. Und Al-Harith Al-Mahasibi sagte, Al-Muraqaba ilmul qalbi bi qurbi rabb. Die Beobachtung ist das Wissen, Beobachtung Allahs ist das Wissen des Herzens mit der Nähe oder über die Nähe des Herrn. Und Al-Junaid wurde gefragt, was nimmt man als Hilfe für das Senken des Blickes? Er sagte, durch dein Wissen, dass Allahs Blick zu dir schneller ist als dein Blick von dem, worauf du wartest. Und der Imam Ahmad hat immer als Gedicht gesagt, إِذَا خَلَوْتَ الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أنما يخفى عليه يغيب الله. Also wenn du eines Tages alleine bist, so sage nicht ich bin alleine, sondern sage er sieht mich, ja, subhanahu wa ta'ala. Und denke nicht, dass Allah eine Stunde unachtsam ist, und das, was du im Verdeckten machst, im Versteckten machst, zu ihm nicht kommt oder er das nicht sieht. Subhanallah. Und ein anderer, Ibn Samak, sagte, Ya mudmin al-dhanbi ama tastahi, wallahu fil khalwati thanika, غرك من ربك إمهاله وستره طول مساوك. Derjenige, der süchtig ist nach der Sünde, schämst du dich nicht? Und Allah, wenn du für alleine bist, ist der Zweite, von dir. Er ist mit dir. Ja. Es hat dich geirrt, dass er dich, es hat dich getäuscht, dass Allah dir Aufschub gewährt und dass er dich bedeckt hat. Subhanallah. Das Gemeinte ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er Mu'adh nahegelegt hat, Allah zu fürchten, im geheimen und im offenkundigen Zustand, hat er ihm darauf hingewiesen, auf das, was er ihm hilft, und das ist, dass er sich vor Allah schämt, wie er sich vor einem Mann schämt, der eine Schönheit hat oder würdevoll ist, bei seiner Familie. Und die Bedeutung ist, dass er immer das fühlt und sich erinnert und ins Gedächtnis ruft, dass mit in seinem Herzen, dass Allah ihm nahe ist und dass er ihn sieht. So schämt er sich vor dem Blick Allahs zu ihm. Subhanahu wa ta'ala. Und Mu'adh ibn Jabal hat das eingehalten, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm nahegelegt hat. Und Umar hatte ihn für eine bestimmte Arbeit geschickt. So kam er und nichts war mit ihm. So hat ihm seine Frau getadelt oder kritisiert, hat gesagt, so hat er geantwortet, kana ma'i dhaghit. Das heißt, mit mir war, was mir eng gemacht hat und mich vor etwas davon gehindert hat, irgendwas zu nehmen. Subhanahu wa ta'ala. Und Mu'adh ibn Jabal meinte, zu den Herrn subhanahu wa ta'ala. So dachte seine Frau, dass Omar mit ihm einen Beobachter schickte. So stand sie auf und hat angefangen, sich zu beschweren über Muad bei den Menschen. Und wer diese Stufe, erreicht als Zustand, immer oder meistens, so ist er von den Muhsinin, von den Guttunenden, die Allah azawajal die Ibadah gebühren, als würden sie, sie haben die Stufe des Ihsans erreicht, als würden sie Allah azawajal sehen, die Allah azawajal die dienen, als würden sie ihn sehen. Und von den Muhsinin, die größten Sünden und Unsittlichkeiten, außer dass yani, das wenigste yani, meiden. Und im Allgemeinen, so ist Allahs Furcht im Geheimen der Zeichen der Vollkommenheit des Imans. Und das hat eine große Wirkung oder eine gewaltige Wirkung darüber, dass Allah yani, die Lobung dieses Menschen in den Herzen der Gläubigen fallen lässt. Yani, wenn jemand Allah azawajal im Geheimen fürchtet, dann hat das eine Wirkung darauf, dass Allah azawajal ihm gelobt lässt, diesen Menschen unter den Mu'minin. So findest du immer die Gläubigen im Loben und im Lieben. Ja? So wie unser Sheikh Rahimahullah und andere. Möge Allah azawajal von uns und ihm akzeptieren. Und im Hadith ist, kein Diener macht etwas Geheimes, außer dass er Allah azawajal ihn deren Gewand anziehen lässt im Offensichtlichen. Wenn Gutes, dann Gutes und wenn Schlechtes, dann Schlechtes. Ja, ne? Wenn du im Versteckten was Gutes machst, dann lässt Allah azawajal die Wirkung davon auf dich offensichtlich sein. Ja? Und wenn du was Schlechtes tust, im Geheimen, dann ist die Wirkung darauf, oder Allah azawajal lässt das auf dich zeigen im Offensichtlichen. Und dies wurde als Marfu überliefert. Und auch wurde von Ibn Mas'ud, von seiner Aussage, überliefert. Okay, wir bleiben inshallah hier stehen und machen inshallah morgen weiter. Ich sage subhanak Allahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayka wa jazakum Allahu khayran, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.